Dialog 4. Ja, morgen Vormittag bin ich da. Um 11 Uhr, geht es? Ja, gern. Die Nummer ist 125-2404. Fax habe ich auch. 2403.